Meine Brüder, pfleget des Glaubens an unseren Herrn der Herrlichkeit Jesus Christus nicht unter Menschen Rücksichten. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann tritt mit goldenen Ringen in prächtigem Gewand, es tritt aber auch ein Armer ein mit schmutzigem Kleid, und ihr seht auf den, der das prächtige Kleid trägt, und saget, setze du dich bequem hierher, und zu dem Armen saget ihr, du kannst dort sehen, oder dich unter meinen Schemel setzen, habt ihr damit nicht die Richtschnur verloren, und richtet nach schlechten Gründen? Hört, meine teuren Brüder, hat nicht Gott die Armen nach der Welt erwählt zu reichen im Glauben und Erben des Reiches, welches er verheißen hat denen, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen, und wiederum sie, die euch vor die Gerichtshöfe ziehen? Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern, nach welchem ihr benannt seid? Ja doch, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber Menschenrücksicht pflegt, so schafft ihr Sünde, vom Gesetz als Übertreter erwiesen. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Stücke fehlt, der ist es ganz schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht ehebrechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht ehebrichst, tötest aber, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. So redet und so handelt wie Leute, welche durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der nicht Barmherzigkeit tut. Barmherzigkeit darf herabsehen auf das Gericht. Was nutzt es, meine Brüder, wenn einer behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke hat? Kann ihn denn der Glaube erretten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester da sind in Blöße und Mangel der täglichen Nahrung, es sagt aber einer von euch zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmet euch und sättiget euch, ihr gebt ihnen aber nicht des Leibes Notdurft, was nutzt das? So auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot für sich selbst. Da kann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige du mir deinen Glauben ohne die Werke, und ich will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einiger Gott ist? Du tust recht daran, auch die Dämonen glauben es und schaudern. Willst du aber erkennen, du hohler Mensch, dass der Glaube ohne Werke unnütz ist? Ist unser Vater Abraham nicht aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Da siehst du, dass der Glaube zu seinen Werken mithalf und aus den Werken heraus der Glaube vollendet ward, so ward die Schrift erfüllt, die da sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. So seht ihr, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ebenso die Rahab, die Dirne, ist sie nicht aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege fortschaffte? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.